Kapitel 6 Weihnachtsmorgen. Die Tänzer sitzen nach der Aufführung alle im Thronsaal, unterhalten sich und lachen. Darf ich mit dir tanzen? Fragt der Prinz. Oh ja, antwortet Clara freudig. Das Orchester beginnt zu spielen und die beiden fangen an zu tanzen. Sie tanzen von einer Ecke in die andere und wieder zurück. Sie lachen und tanzen. Die Musik geht zu Ende und Clara und der Prinz setzen sich auf den Thron. Clara ist sehr müde und schafft es nicht, die Augen offen zu halten. Auf einmal schläft sie ein. Man hört ein Geräusch an der Tür. Clara, sagt jemand. Clara, schläfst du? Komm, wach auf. Clara wird wach. Sie sitzt neben dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Wo bin ich? Fragt sie halb wach. Was ist mit mir passiert? Wo ist der Prinz? Sie schaut sich im Wohnzimmer um. Aber niemand ist da. Clara, sagt jemand noch einmal. Clara, wach auf. Onkel Drosselmeier macht die Tür zum Wohnzimmer auf und kommt herein. Guten Morgen, Clara, sagt er fröhlich. Was machst du hier am Weihnachtsmorgen? Oh, es ist Weihnachtsmorgen, sagt Clara überrascht. Frohe Weihnachten, Onkel Drosselmeier. Frohe Weihnachten, Clara, antwortet Onkel Drosselmeier. Clara schaut zum Weihnachtsbaum und sieht sich im Wohnzimmer um. Es ist leer. Sie blickt aus dem Fenster. Es schneit. Das ist nicht der Thronsaal, denkt sie. Wo sind die Tänzer und wo ist der Prinz? Alles ist still. Also ist das alles nur ein Traum gewesen, sagt sie traurig. Ein Traum? Fragt Onkel Drosselmeier. Clara weiß nicht, was sie sagen soll. Sie wird rot im Gesicht und ist traurig. Ja, ein Traum. Ein wunderschöner Traum vom Land der Süßigkeiten. Und der Nussknacker war ein Prinz. Die Musik war so schön und die Tänzer so gut, sagt Clara. Vielleicht war das alles nicht nur ein Traum, sagt Onkel Drosselmeier und schaut zur Wohnzimmertür. Clara dreht sich um und blickt zur Tür. Und wen sieht sie da? Den Nussknackerprinzen. Frohe Weihnachten, Clara, sagt der Prinz. Oh, dann ist es kein Traum, sagt Clara glücklich. Nein, Clara, ich bin ein echter Prinz, sagt er und lächelt ihr zu. Ich freue mich so sehr, dass du echt bist, sagt Clara. Und ich bin der Onkel von dem Prinzen, sagt Drosselmeier zufrieden. Das ist ein magischer Weihnachtstag für alle. Ja, das stimmt, sagen Clara und der Prinz lächelnd.